und ich schau gebannt in meinem Himmel, er ist wunderschön. Feen und Elfen werden wach, sie schauen in meinen Träumen nach, was ich leben will. Die Antwort heißt Gefühl. Für immer.